Name ist Tasch, ich bin Assistenzarzt und möchte heute mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir, ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Birte Becker. Wie darf ich Sie ansprechen? Frau Becker. Frau Becker. Frau Becker, können Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, es fängt an mit B-I-R-T-E, Birte. Das ist der Vorname. Und der Familienname ist Becker, B-Ä, also A-Umlaut, C-K-E-R. Entschuldigung, können Sie Ihren Vornamen noch einmal buchstabieren? Ja, B-I-R-T-E. T.E. Birte. Birte. Ja, Okay, genau. danke. Frau Becker, wie alt sind Sie? Jetzt muss ich ganz schnell gucken. Irgendwo habe ich stehen. Ja, sorry. Ja, ich bin 58 noch. 58. Wann genau sind Sie geboren? Am 15.08.67. 15. 15.08., 15. August Okay. 67. 1987. 67. 60. Wie groß sind Sie? Also, Moment, irgendwie bin ich gerade auf meinem Zettel, bin ich falsch unterwegs, sorry. Ja, Entschuldigung, ich hab's. 1,73. 1,73 Meter. 73. Wie groß sind Sie? Wie schwer sind Sie? Ja, ich wiege so um die 62 Kilo. Okay. Frau Becker, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe mit einmal so heftige Schmerzen in der linken Leiste. Das also krampft sich immer so zusammen und das ist irgendwie, ja, wird immer schlimmer und will gar nicht aufhören. Und was ich eben zusätzlich habe, dass ich mit einmal so schlecht Luft bekomme. Ich habe so, ja, so ein bisschen Atemnot und das macht mir halt ein bisschen Angst. Und die Schmerzen, ja, die sind insbesondere, wenn ich mich bewege, sind die schlimm. In Ruhe geht das noch, ja. Und ja, die strahlen auch so von der Leiste ein bisschen aus ins Bein rein und auch ein bisschen in den Rücken. Und das ist also ja ein bisschen unheimlich. Ja, ich verstehe, Frau Becker. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wir werden so schnell wie möglich die Ursache Ihrer Beschwerden herausfinden. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, eigentlich hat das so vor 2 Tagen richtig angefangen. Seit 2 Tagen. Und ich muss vielleicht auch noch was dazu sagen. An dem linken Bein ist mir vor 4 Wochen ein Melanom entfernt worden und auch ein Lymphknoten dann in der Leiste. Wann wurde Melanom diagnostiziert? Ja, das ist jetzt so 6 Wochen her und vor 4 Wochen war dann die Operation. Okay. Haben Sie noch weitere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten sind? Jetzt mit den Schmerzen, nee, das ist ja. Aber ich denke mal schon, dass das irgendwie vielleicht zusammenhängt. Also eigentlich war alles gut, die Wunde ist eigentlich gut verheilt. Und also da am Bein. Und aber jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen schlapp und ja, also ich habe auch ein bisschen, ja, also ich schlafe schlecht und ich fühle mich einfach nicht gut und ja, das macht mir natürlich Sorgen. Frau Becker, haben Sie ein Wunder im Leistenbereich? Da war natürlich die Wunde von dem Lymphknoten, ja, aber die war eigentlich unauffällig die ganze Zeit. Haben Sie geschwollene Schwellung oder Rötung bemerkt im Wunde? Ich habe das jetzt nicht gesehen, nein, aber es tut weh. Okay. Haben Sie Überwarmung bemerkt? Überwärmung. Besonders warm. Also eigentlich ist mir da nichts aufgefallen. Ich habe nur eben diese Schmerzen. Okay. Seit wann haben Sie Schmerzen? Seit 2 Tagen. Wie bitte? Seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, das fing langsam an und jetzt wird es immer mehr halt, ne? Immer mehr. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, ich sagte ja, wenn ich rumlaufe, wenn ich mich bewege, dann tut es mehr weh. Aber wenn ich Ruhe gebe, wenn ich mich hinlege, dann ist es natürlich ein bisschen besser, ja. Okay. Ja, Frau Becker, bekommen Sie irgendwelche Therapie für Melanom? Nein, also das ist nur operativ entfernt worden. Kein Medikament, Nein, keine Chemotherapie. keine Chemo. Keine Chemo. Haben Sie etwas dagegen Schmerzen eingenommen? Ja, ich habe jetzt Ibuprofen genommen, weil ich das noch im Haus hatte, ja. Aber also so richtig doll geholfen hat es eigentlich nicht. Kennen Sie Dosierung? Das sind 400er, deswegen habe ich auch 3 Stück genommen, also über einen Tag verteilt. Ist Ihnen übel? Nee, eigentlich nicht. Haben Sie erbrochen? Nee, auch nicht. Nee, zum Glück nicht. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein, also ich habe, wie gesagt, nur diese Schmerzen da in der Leiste. Ja. Wie ist Ihr Appetit? Naja, eigentlich ist der gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also. Aber trotzdem habe ich in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen an Gewicht verloren, obwohl ich eigentlich ganz gut esse, meine ich. In welchem Zeitraum und wie viel Kilo verloren? Naja, also das fing an, also noch eigentlich bevor die Diagnose gestellt wurde, ja, da habe ich das bemerkt eigentlich, dass ich so ein bisschen Gewicht verliere und das sind jetzt 8 Wochen so ungefähr. Da habe ich jetzt 3 Kilo verloren. Okay. Haben Sie Fieber, Stuhlfrost oder Nachtschweiß bemerkt? Nee, eigentlich bin ich so, habe ich nichts in der Art, nein. Kein Ich fühle Fieber. mich nicht heiß und ich habe auch nachts nicht geschwitzt, nein, nein. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, also ich hab eigentlich nie Probleme damit, also bisher nicht, nee. Okay. Haben Sie geschwollene, gerötete, warme Beine bemerkt? Nee, also das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, dass da irgendwo eine Schwellung ist, nee. Okay. Frau Becker, Sie haben schon mir gesagt, Sie haben, dass Sie einen Luftnot Ja. haben. Sind Sie jetzt beschwerdefrei oder? Nein, also ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen schwer Luft kriege und ganz auffällig ist das natürlich in dem Moment, wo ich mich ein bisschen anstrenge, ne? Also wenn ich jetzt eine Treppe hochlaufe, puh, dann puste ich ja, als ob ich 20 Okay. Jahre älter wäre, ja. Haben Sie blasse Haut bemerkt? Ja, so ganz gut sehe ich jetzt zurzeit nicht aus, aber ich denke mal, das hängt vielleicht auch noch, ja, es war jetzt Der Winter ist gerade vorbei und also besonders blass würde ich sagen, bin ich nicht. Frau Becker, haben Sie noch weitere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten sind? Nee, sonst ist eigentlich nichts. Also wie gesagt, diese Schmerzen und nee, sonst habe ich eigentlich nichts. Okay. Seit wann sind Sie in der Wechseljahren? Ja, das hat eigentlich jetzt erst so angefangen. Wie bitte? Das hat jetzt erst so angefangen eigentlich. Also ich habe immer noch so sporadisch, habe ich immer noch meine Periode, aber eben nicht mehr regelmäßig. Seit wann? Ja, das hat vielleicht so vor 5 Jahren oder seit 3 Jahren, würde ich sagen. Seit 3 Jahren ist es so ein bisschen unregelmäßig. Besuchen Sie regelmäßig den Frauenarzt? Ja, natürlich, klar. Alles in Ordnung? Bisher war immer alles okay, ja. Okay. Ja, und ich meine, diese Melanomdiagnose, das war natürlich so ein Schlag ins Kontor, ne? Da war ich schon überrascht eigentlich, dass da sowas Gefährliches ist und aber wir haben das zum Glück ziemlich schnell gemerkt, ja. Ja, Gott sei Dank. Sind bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, bisher war ich gesund. Das ist ja das, was mich so aufregt, ja. Okay. Entschuldigung. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, also ich hatte vor, ja, wie lange ist denn das her? So 10 Jahre ungefähr. Da habe ich mir mal den Arm gebrochen, kompliziert. Und das musste wieder gerichtet werden und da haben die operiert und haben Metall eingesetzt und das ist dann nachher wieder entfernt worden. Aber das ist eigentlich alles ganz problemlos gelaufen. Okay. Hatten Sie noch andere Operationen? Nein, also natürlich jetzt diese Melanomgeschichte da, ne? Okay. Frau Becker, nehmen Sie außer den genannten Medikamenten noch etwas ein? Nee, bisher bin ich völlig immer ohne Medikamente ausgekommen. Okay, haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte Medikamente oder Substanzen? Ich wüsste nicht, dass ich gegen irgendwas allergisch bin. Bisher habe ich immer alles problemlos vertragen. Ich war immer kerngesund, ja. Immer kerngesund. Okay, Gott sei Dank. Rauchen Sie oder haben Sie früher geraucht? Nein, ich bin nicht Raucherin. Nehmen Sie Alkohol zu sich? Ja, also ein Glas Wein trinke ich schon gerne oder auch mal im Sommer, wenn es sehr heiß ist, ein Bier, ein kühles. Aber ja, also jetzt nicht, dass ich jeden Abend ein Glas Wein trinke oder so. Nicht jeden Abend. Wie oft Nein. trinken Sie? Ja, vielleicht einmal in der Woche oder so und ja, je nachdem, also wenn es was zu feiern gibt, trinkt man mal ein bisschen mehr, aber nicht regelmäßig. Nicht regelmäßig, nur ein Glas Wein oder Bier pro Woche. Ja, ungefähr. Ungefähr. Nehmen Sie Drogen? Nein, nun wirklich nicht, nein. Nein. Was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellte im Einwohneramt. Ich sitze natürlich viel am Bildschirm und ja, habe viel Publikumsverkehr, ne? Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Eine Tochter haben wir, ja. Ist sie gesund? Ja, sie ist sehr gesund, ja. Ja, sie ist noch jung, sie ist erst 19 und ja, sie erwartet ihr erstes Kind. Da sind wir natürlich so ein bisschen als Eltern in Sorge, wie sie damit klarkommt. Frau Becker, haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Alltag? Sage ich ja gerade mit der Tochter, ne, dass mich das schon ein bisschen nervt, dass die jetzt so als junge Frau, ohne dass sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, eben ein Kind bekommt, ja. Leben Sie mit Ihrer Familie? Mit meinem Mann, meine Tochter ist ausgezogen. Okay. Sind in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen bekannt? Also, pff, ja, also mein Vater, der ist an Lungenkrebs gestorben und meine Mutter Welche Krebs? Entschuldigung, ich habe nicht gut verstanden. Lungenkrebs. Lungenkrebs. Es Ja, tut der mir hat aber leid. auch ordentlich geraucht. Und ja, meine Mutter, die hatte einen schweren Schlaganfall und hat sich davon auch nicht wieder erholt. Die ist pflegebedürftig im Rollstuhl und hat also eine auch ziemlich starke linksseitige Lähmung. Okay, linksseitige. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich. Ist sie gesund? Soviel ich weiß, ja, die hatte neulich mal was gesagt, dass sie so zur Darmuntersuchung war und dass die so Polypen aus dem Darm entfernt haben, aber das war wohl eine Kleinigkeit. Okay, ja, Frau Becker, ich werde mit meiner Befragung fertig. Ich denke, ich habe Ihnen alle wichtigen Fragen gestellt. Ihre Beschwerden sind sehr typisch. Probleme, Wundeinfektion, ich denke. Aber das ist nur mein Verdacht. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, EKG schreiben und Vitalparameter kontrollieren. Wenn Sie erlauben, würde ich ein ja, Blut abnehmen. Ja, natürlich, wenn das notwendig ist, klar. Wie bitte? Wenn das notwendig ist, können Sie das natürlich, müssen Sie das natürlich machen, ja. Okay. Außerdem würde ich Leisten-Ultraschall durchführen. Ja, das ist bestimmt vernünftig, ja. Damit man sehen kann, was da ist, ne? Ja, und wenn die Ergebnisse vorliegen, werde ich sie mit meinem Oberarzt besprechen und danach erkläre ich Ihnen das weitere Vorgehen. Ja, Möchten Sie das ist noch gut. Ja. etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Naja, eigentlich, ich habe natürlich jetzt Sorge, was dahinter steckt und ob da mit dem Krebs irgendwas ist, ob da doch irgendwas gestreut hat. Und ansonsten, ja, denke ich mal, muss ich jetzt abwarten, was Ihre Untersuchungen ergeben, ne? Ja, zuerst körperlich untersuchen, danach Vitalparameter überprüfen und ein EKG schreiben. Ja, das haben Sie ja gesagt. Ja, genau. Ja, ich habe schon gesagt. Und ich taste Ihre Wunde. Ja, ich sehe zuerst Ihre Wunde, danach Sie haben schon gesagt, manchmal Luftnot bekommen. Deswegen ich höre Ihre Lunge ab. Ja, auch das ist irgendwie ja komisch. Womit hängt das zusammen? Ne? Das ist so, was mir so ein bisschen Sorge macht, ne? Dass ich jetzt so schlecht Luft kriege, das macht mir halt so ein bisschen Sorgen. Auch weil ich an meinen Vater denke, ne? Ja, aber Ihre Beschwerden sprechen nicht dafür. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wir werden alle notwendigen Untersuchungen und unser Bestes tun. Okay, ja. Ja, Alles klar. Sie sind in guten Händen. Gut, okay. Hat jemand zusätzliche Fragen? Ja, möchte ich fragen, ich möchte, haben Sie in der letzten Zeit eine Reise gemacht? Eine Reise? Nee, also länger jetzt nicht. Und Sie haben gesagt, dass Sie auch Brustschmerzen haben, oder? Habe ich das nicht verstanden? Brustschmerzen nicht. Okay. Ich kriege schlecht Luft, habe ich gesagt. Okay. Na? Hm? Danke. Mhm. Können Sie bitte die Schmerzen genauer beschreiben? Sind die Schmerzen sehend, stehend, drückend? Ich würde sagen, drückend. Krampfartig. Drückend und krampfartig, Ja. ja, genau. Es zieht sich so zusammen, so, ja. Ja, Sie haben schon gesagt, dass die Schmerzen sehr heftig sind. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala, wobei von 1 bis 10? Ja, also. Die sind nicht unerträglich, aber also sie sind schon so, dass ich sie deutlich spüre. Ja, ich würde jetzt nicht sagen unerträglich, aber vielleicht so in der Mitte, so vielleicht bei 5. 5. Und waren Sie in letzter Zeit bewegungslos? Bewegungslos. Nein, so ein bisschen bewegt habe ich mich immer. Also ich habe so ganz normal meine Arbeit gemacht ja wieder. Ich war ein paar Tage krankgeschrieben und dann bin ich aber ja wieder zur Arbeit gegangen. Und Und letzte habe ja auch Frage. meinen Haushalt versorgt und alles, ja. Und letzte Frage. Ist Ihnen Herzrasen aufgefallen? Herzrasen ist mir, nö, habe ich nicht gemerkt. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Frau Ja? Becker, ist Atemnot plötzlich aufgetreten oder langsam aufgetreten? Eigentlich ist die so mit den Schmerzen jetzt aufgetreten. Vorher habe ich das gar nicht so bemerkt. Aber also die ist jetzt und ist vor allen Dingen eben stärker, wenn ich mich auch nur ein bisschen anstrenge, ne, wenn ich mich bewege. Haben Sie auch die Fingerhautänderungen Oh, warten Sie, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Nochmal bitte. oder Fingerhausaufgaben? Haben Sie bemerkt, dass eine Fingerhautblase oder etwas? Ich kann das nicht verstehen. Können Sie noch einmal den zweiten Teil der Frage? Haben Sie bemerkt, dass? Haben Sie bemerkt, eine Fingerhautausschlag? Ein Hautausschlag. Autoslade. Ein Hautausschlag habe ich. Nee, habe ich nicht bemerkt. Danke. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen, darf ich? Ja, natürlich. Unsere neue Patientin heißt Birte Becker. Frau Becker ist 58 Jahre alt, am 15.08.1968 geboren, 1,73 Meter groß und 62 Kilogramm schwer. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen bestehender linksseitiger Leistenschmerzen vor. Die Patientin beschreibt die Schmerzen als progredient, persistierend, drückend und krampfartig. Ah ja, okay. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten. Die Schmerzen würden in den Rücken und ins linke Bein ausstrahlen. Die Schmerzintensität wird mit 5 von 10 auf der Schmerzskala angegeben. Die Schmerzen würden mit Müdigkeit, Entschuldigung, die Schmerzen seien nachdem Lymphknotentfernung aufgetreten. Wann war die? Und warum? Vor 4 Wochen Lymphknotentfernung. Vor 4 Wochen erfolgte eine Lymphknoten. Und warum? Wegen malignes Melanom. Wegen eines malignen Ja, vor 8 Wochen wurde malignes Melanom diagnostiziert. Vor 8 Wochen. Die Patientin habe dagegen Ibuprofen 400 Milligramm täglich dreimal eingenommen. Wogegen? Gegen die Schmerzen jetzt? Ja, gegen die Schmerzen. Ja, okay. Die Patienten haben keine Chemotherapie bekommen. Okay, also demnach war der Lymphknotenbefund in Ordnung, ne? Ja. Die Patientin habe eine Wunde im Leisten, links im Leistenbereich. Von der Lymphknotenentfernung Ja, natürlich, ja. wegen Lymphknoten. Und die Schmerzen würden bei Bewegung zunehmen. Und in Ruhe bei Hinlegen nachlassen. Okay, ja, kann man sich vorstellen, ja. Die Schmerzen würden mit Müdigkeit einhergehen. Die Vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Die Patienten haben 3 Kilogramm innerhalb von 8 Wochen abnehmen, Abgenommen. nicht abgenommen. Ja, in der Frauenanamnese teilte sie mit, dass sie seit 3 Jahren regelmäßige Periode habe, oder? Seit 3 Jahren. Keine regelmäßige mehr, oder wie? Ja, unregelmäßig, Ah ja, Entschuldigung. okay. Ja, Ja, da, unregelmäßig. ja, gut. Unregelmäßige. Sie besucht regelmäßig den Frauenarzt. An Vorerkrankungen nannte die Patientin seit 6 Wochen ein malignes Melanom. Die Patientin wurde vor 2 Wochen linksseitige Lymphknotentfernung durchgeführt und vor 10 Jahren Osteosynthese-Legen Armfraktur durchgeführt. Die Patientin nimmt regelmäßig dreimal 400 Milligramm Ibuprofen ein. Regelmäßig nimmt sie doch jetzt nur, wenn sie jetzt, wo sie die Schmerzen hat. Sonst Ja, doch nicht. nur für Schmerzen. Ja, also jetzt nicht Einmal, oder? regelmäßig. Okay. Die Patientin hat keine Allergie. Sie ist nicht Raucherin. Sie trinkt ein Glas Wein oder Bier pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Die sozial Anamnese ergab sie, dass sie in Einwohnermeldeamt als Angestellte arbeitet. Ah ja, Sie ist verheiratet, hat eine gesunde Tochter. Sie hat viel Stress wegen ihrer Tochter. Inwiefern? Wie bitte? Inwiefern hat sie Stress mit der Tochter? Ja, ihre Tochter ist noch jung und deswegen viel Problem hat. Die Patientin lebt mit ihrem Mann. In der Familienanamnese teilte sie mit, dass ihr Vater an Bronchialkarzinom verstorben ist. Ihre Mutter hatte Apoplexie und sie hat linksseitige Lähmung. Die Patientin hat eine Schwester. Ihre Schwester hat Darmpolyp. Ihre Schwester wurde operiert wegen Darmpolypen. Aufgrund der Anamnese habe ich einen Verdacht auf Wundinfektion. Ja. Was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Wie bitte? Was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Anämie. Nö. Als Differentialdiagnosen kommen Anämie. Als Erklärung für die Dyspnoe oder? Ja, Malignmelanom, Metastas von malignes Melanom, Möglicherweise, ja. möglicherweise, oder Lungenkrebs, wie Vater. Ach so, ja, das könnte auch sein, ja. Ja. Okay. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ja, ja, körperliche Untersuchung. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, ich höre Lunge ab. Vielleicht pathologische Atemgeräusch. Und Lunge Asymmetrie, vielleicht ich kann sehen Asymmetrie Lunge. Ah, okay, ja. Ja, wegen malignes Melanom Ja, okay. Metastase. Und ich beobachte Wunde, vielleicht Rötung, Schwellung und Ausfluss, Ja, genau. ja, und Was machen Sie noch? Röntgenthorax veranlassen. Ja. Ich würde Röntgenthorax veranlassen. Einen Ultraschall linksseitige ja für Wunde Ultraschall durchführen. Also in dem Wundbereich und in dem schmerzenden Bereich, ja? Ja. Okay. Ich würde Blut abnehmen in Bezug auf Lungenkrebs. Laborwerte würdig, großes Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte, Blutgasanalyse. Patient hat manchmal Dyspnoe. Ja. Deswegen würde ich Blutgasanalyse veranlassen. Ja, und was vielleicht noch im Blut bestimmen? Ah, Blut, okay, Entschuldigung. Ja, genau, da kommt's. Ja, das war's. Ich erinnere mich nicht. Also TVT, Ausschluss Ja, der Lungenembolie. TV, Lungen, ja, FK, Dedimer. FK, ja, farbkodierte Dopplersonographie. Nee, also labortechnisch Dedimere Ah, bestimmen, ne? ja, okay, Ne? D-Dimer, Ja. D-Dimer, Entschuldigung, ja, richtig, Ja. D-Dimeri bestimmen lassen. Gut. Ja, und was würden Sie dann sonst noch weiter vorschlagen an Untersuchungen? Das haben wir schon, also Sono haben wir, Lungenröntgen haben wir schon gesagt, ja. Ja, Röntgen, Thorax. Und ja, genau. Und ja, dann warten wir mal ab, was bei Ihren ganzen Untersuchungen rauskommt. Und dann schauen wir, was am ehesten dahinter steckt. Vor allen Dingen ist natürlich jetzt interessant, wie die Wunde aussieht und ob Sie da irgendwelche Auffälligkeiten entdecken können. Ja, sehr schön. Ja, Okay. ich würde auch einen Onkologe-Konsil anfordern. Oh ja, das ja, sicherlich wäre das in der nächsten Runde dann erforderlich. Ja, genau. Gut, ja, vielen Dank. Gern geschehen. Ich Dann, danke Ihnen auch. ja, gut. Ja, kommen wir zur Manöverkritik. Das ist ja ein etwas undankbarer Fall eigentlich, weil er so wenig Informationen hat und weil die Patientin auch so schrecklich wenig Vorerkrankungen hat, ja. Ja. Normalerweise haben wir das mit älteren Patienten zu tun und die haben dann immer so eine ganze Fülle von Vorerkrankungen. Da kann man immer aus einem reichen Repertoire schöpfen und sagen, wo könnte noch was zusammenhängen. Und ja, also hier liegt natürlich dieser Verdacht auf den Wundinfekt nahe, wobei dagegen spricht so ein bisschen, dass die Patientin ja nichts beschreibt. Also das hätte sie ja selber gesehen, wenn da in der Leistenwunde irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn das dick und rot wäre und ja, dann wäre das eigentlich eher so ein bisschen für sie selber auch auffällig, hätte sie das vielleicht auch erwähnt. Aber gut, und die ja dann weniger erfreuliche und hier für diesen Fall zutreffende tatsächliche Diagnose wäre dann, dass die möglicherweise eben eine Filialisierung von ihrem malignen Melanom hat, ne? In die Lunge und möglicherweise auch in die Knochen, ne? Und dass daher eben diese Rückenschmerzen kommen und diese ziehenden Schmerzen. Gut. Ja, was mir aufgefallen ist, wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten. Sie haben ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Und das hat es vielleicht für Sie ein bisschen schwer gemacht. Aber was mir sehr krass aufgefallen ist, dass Sie wirklich übermäßig viel sagen, ungefähr zwischen jedem zweiten Wort. Das ist sehr signifikant. Sie sagen also, ich würde, ja, also immer wieder, das ist total schwer abzustellen. Das ist so ein Pausenfüller, der liegt uns allen sehr, sehr nah. Wir machen das alle, aber Sie machen es extrem ausgeprägt. Versuchen Sie mit Ihren Kindern beim Essen oder wann Sie, was weiß ich, abends zusammensitzen, Deutsch zu sprechen. Und die sollen Sie korrigieren, wenn Sie eh sagen. Ja? Nicht ständig dazwischen. Eh. So. Dann haben sie sich eigentlich schön und sehr logisch auch an ihren Fragenkatalog gehalten, hatten da eigentlich auch wenig Probleme mit der Sprache und mit den Formulierungen. Was ein bisschen häufig kam, war dieses haben Sie, haben Sie, haben Sie, wobei diese Patientin ja tatsächlich nicht viel hergegeben hat. Da kommt es hin, da kommt es bei mir selber auch. Wir machen das alle, aber eben nicht ganz so stark wie Sie. Wir haben dann das Arzt-Arzt-Gespräch. Das war dann, das ist immer so, dass das sprachlich nicht ganz so einfach ist wie der reine Fragenkatalog. Und das hat mir aber eigentlich gut gefallen, wie Sie erstmal die Patientin vorgestellt haben, dass Sie gesagt haben, also flüssig passte, wie alt sie ist, wie schwer, wie groß und weshalb sie sich vorstellt. Denn das ist oftmals ja eine sehr holprige Angelegenheit, aber das haben Sie offensichtlich sehr gut in der Formulierung gehabt. Ich weiß nicht, wie stark die Düsseldorfer gerade auf Fachbegriffe pochen. Sie hat ja gesagt, stellt sich vor wegen Schmerzen in der linken Leiste. Ob man da jetzt den Fachbegriff sagen, im Schmerzen im linken Inguinalbereich, weiß ich nicht. Ja, also wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit. Und Sie haben die Schmerzen sehr schön konsequent beschrieben, haben alle Informationen zur Schmerzqualität gut zusammengepackt. Ja, das hat mir gut gefallen, wie Sie das kombiniert haben, auch das, was nachher noch in den Nachfragen kam. Für meinen Geschmack kam die Information, dass bei der Patientin Zustand nach malignem Melanom mit Lymphknotenentfernung besteht, die hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht. Ja, dass man, dass das eigentlich unmittelbar kommt. Also, sie kommt wegen Schmerzen in der linken Leiste. Dazu muss man wissen, dass die Patientin vor 4 Wochen diese OP hatte. Ja, gut. Worauf Sie nicht so stark eingegangen sind, ist die Dyspnoe. Ja, das haben Sie eigentlich nur so mit einem Nebensatz erwähnt. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie zwar die Patientin gefragt, ob sie Fieber, Schüttelfrost, Herzprobleme, Beinödeme hat, aber Sie haben das im Arzt-Arzt-Gespräch nicht erwähnt. Da Ah kommt ja ja, Sie eigentlich der haben recht. Klassiker auf die Frage nach Fieber, Schüttelfrost, Pipapo, ne? Und auch die Frage nach Auffälligkeiten bei Stuhlgang oder Wasserlassen wurden verneint. Ja? Also Sie haben das alles abgefragt, aber haben praktisch die Ergebnisse gar nicht übermittelt. Wahrscheinlich erschienen sie Ihnen auch gar nicht so furchtbar relevant. Ja. Gut. Dann sind wir einmal ins Schlingern gekommen mit dem Ibuprofen. Da haben Sie ja gesagt, Sie haben ja gefragt, haben Sie dagegen was eingenommen? Da hat sie ja gefragt, jetzt gegen die Schmerzen, ja, habe ich was eingenommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie immer Ibu 400 111 einnimmt, sondern das hat sie jetzt nur in diesen Tagen gemacht. Ne? Keine regelmäßige Medikation. Das ist ja so ein bisschen das Krasse bei dieser Patientin, dass die vorher nichts hatte. Die war knallgesund. Ja, die hatte mal diese Armfraktur. Ja, aber sonst war die komplett gesund. Ja, und ist natürlich dann besonders blöde. Gut, dann sind wir bei der körperlichen Untersuchung. Ach so, ja, was mir dann noch aufgefallen ist, das ist eigentlich nur eine Winzigkeit. Sie haben gesagt, in der Frauenanamnese gab die Patientin an, in der gynäkologischen Anamnese. Okay, danke. Ja, also das würden die Düsseldorfer Ihnen, glaube ich, sonst übel nehmen. Und ja, dass sie so beginnt in den Wechseljahren ist und dass sie eben seit 3 Jahren, habe ich glaube ich gesagt, eine unregelmäßige Periode hat. Gut. Dann kommen wir zu den anstehenden Untersuchungen. Haben Sie alles gesagt, was man machen kann? Und da würde ich sagen, ist auch irgendwie kam noch ein Zusatzding, dass jemand sagte, gegebenenfalls, wenn die Wunde tatsächlich sezerniert, eine Wundkultur anlegen. Ne? Ja. Aber ich denke mal, das ist abhängig ja von dem sichtbaren Wundbefund. Und so wie die Patientin gestrickt ist, denke ich eben nicht, dass es tatsächlich eine sezernierende Wunde in der Leiste ist, weil sie das ja selber gemerkt hätte. Ne? Das hätte sie ja gesehen. Guckt sich ja an und sagt, warum tut mir das hier weh? Ja, also das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie da eine Wunde hat, die einen Infekt hat und was, ohne dass sie das bemerkt hat, ja. Gut. Ja, dann war hier noch, was die Prüfer in diesem speziellen Fall nachgefragt haben. Das war aufgehängt an der Geschichte der Mutter. Was ist eine Hemiplegie? Was ist eine Tetraplegie? Was ist eine Paraplegie? Und einfach nur so, das wissen Sie, dass die Prüfer oftmals völlig unabhängig von dem Fall mit einmal so Detailfragen stellen und ja, praktisch Vokabelwissen so ein bisschen abfragen. Ja, einfach als Aufhänger dann irgendwas, so einen Nebensatz aus der Geschichte. Ja, und was eben hier bei diesem Fall noch ist, dass die Prüfer Fragen gestellt haben zum malignen Melanom. Wohin das metastasiert? Und welche Risikofaktoren es gibt. Das waren Fragen, die jetzt hier bei dieser Patientin in der Prüfung gestellt wurden. Ja, sowas kann Ihnen also blühen und passieren. Ja, so ganz große Fehler in der Sprache machen Sie tatsächlich nicht. Sie sprechen eigentlich ziemlich korrekt. Das Einzige, was wirklich massiv stört, ist dieses Unterbrechen mit dem Ä. Versuchen Sie ein bisschen mehr Fluss reinzukriegen in die Sätze und vielleicht hilft es, wenn Sie ein paar Sätze noch mal so sich durchformulieren und einfach sagen, wenn ich das und das gefragt werde, was gebe ich dann an, was sage ich dann? Und einfach mal so einen Satz auch hinschreiben und gucken, liest er sich gut? Und ist der sachlich korrekt? Ist der sprachlich korrekt? Und das dann so ein bisschen als Muster nehmen, damit Sie nicht jedes Mal so suchen müssen. Ja, das wäre vielleicht noch so ein Hinweis. Gut, wann ist die Prüfung? Am 28. sagten Sie, Ja, ne? 28. Mai. Ja, also ganz viel Zeit haben Sie nicht. Also das Krasseste ist eigentlich diese Unterbrechung mit dem Ä, die wirklich, wirklich störend ist. Und ansonsten denke ich, alles okay. Ja? Vielen Dank. Gut.